MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass. Wir wollen Orientierung geben. So startete über Jahre hinweg Kekulés Corona-Kompass. Und auch jetzt, im August 2025, lässt uns dieses Thema der Pandemie nicht los. Aufarbeitung ist das Stichwort. Erkenntnisgewinne, Fehleranalyse. Unser Fokus in dieser Ausgabe liegt beim Thema Impfstoffe. Was haben sie wirklich gebracht? Welche Nebenwirkungen gab es? Aber auch, wie viele Todesfälle wurden verhindert? Warum ist die Auswertung der Corona-Impfungen so schwierig? Und warum wird der Ton in der Wissenschaft spürbar rauer? Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch gern auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé. Hallo Frau Böttcher. Wir beamen uns an dieser Stelle mal zurück. Zum 27. Dezember 2020 saßen natürlich alle 20 Uhr gebannt vorm Fernseher. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die bundesweite Impfaktion gegen das Coronavirus hat begonnen. Mobile Teams impfen zunächst Bewohner und Personal in Pflege- und Seniorenheimen. Besonders gefährdetes medizinisches Personal erhält den Wirkstoff der Firmen BioNTech und Pfizer ebenfalls vorrangig. Ja, nicht mal ein Jahr hat es gedauert, einen Impfstoff gegen Covid zu entwickeln. Natürlich selbstredend aufgrund der Lage nicht langzeitgetestet. Deshalb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ebenfalls am 27. Dezember 2020. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mit großer Transparenz und Sorgfalt dafür sorgen, dass wir zeigen, dass diese Impfstoffe sicher sind. Permanent ein Monitoring auch läuft. Und es ist wichtig zu sehen über die Zeit die Wirksamkeit der Impfstoffe. Das wird viele überzeugen. Das sagt Ursula von der Leyen fast vor 5 Jahren. Damit zurück ins Hier und Jetzt. Wir blicken da heute auf eine Studie, deren Ergebnis folgendes ist. Corona-Impfstoffe haben deutlich weniger Leben gerettet als ursprünglich angenommen. Etwa 10-mal weniger. Wir machen es konkret. Die Modellierung von Forschern der Stanford University und italienischen Wissenschaftlern zeigt, dass die Impfstoffe Leben gerettet haben. Soweit so gut. Die Studie kommt auf eine Zahl von 2,5 Millionen Leben, das weltweit im Zeitraum zwischen 2020 und 2024. Professor Kekulé, bevor wir auf die Studie im Detail schauen und auch mit der Studie der WHO vergleichen, muss man sagen, dass die Studie ja wahnsinnige Empörung hervorgerufen hat. Kritik gab es unter anderem in der FAZ. Joachim Müller-Jung schrieb da in dem Artikel, der Mann, der am Zweifeln verdient. Ich zitiere mal, der Epidemiologe John Ioannidis von der Stanford University hat die Pandemie von Beginn an relativiert. Nun stellt er sogar den Nutzen der Covid-Impfung in Frage mit fadenscheinigen Argumenten. Und das ist natürlich schon beachtlich. 2,5 Millionen Leben gerettet im Vergleich zur Studie der WHO. 14,4 Millionen Todesfälle weltweit vermieden. Bevor wir über diese Ergebnisse reden, wie berechnet man denn solche Zahlen? Wie viel beruht da auf Schätzungen und ist es legitim, sich so krass anzugreifen in der Wissenschaft? Na, das Letzte zuerst, das finde ich natürlich überhaupt nicht legitim. Es gibt viele, die Herrn Ioannidis angreifen. Könnte man drüber reden. Also ich sag mal ganz ehrlich, so mein Lieblingswissenschaftler ist er auch nicht, ja. Aber man muss trotzdem gerade in solchen Fällen, wenn man da vielleicht gegen die Person so ein bisschen Vorbehalte hat, muss man umso genauer auf die Daten schauen und nicht auf die Person. Wie werden solche Daten berechnet? Ja, da liegt der Hund begraben. Kurz gesagt ist es so, dass man immer, auch die WHO musste das machen und auch andere Fachleute, die höhere Zahlen zum Teil berechnet haben als Herr Ioannidis jetzt, die man muss immer Annahmen machen, man muss immer so ein paar Dinge vermuten. Zum Beispiel ist es so, dass man, um die geretteten Menschenleben auszurechnen, zu schätzen, muss man eigentlich sagen, was anderes ist es nicht. Da muss man ja erstmal wissen, wie viele Leute wären eigentlich ohne die Impfung gestorben. Das ist also die erste Überlegung. Und da würde ich sagen, woher soll man das wissen? Ja. Genau. Ja. Da gibt es ja viele Faktoren. Viele waren ja uralt und wären sowieso bald gestorben, vielleicht nicht an dem Tag, sondern dann 2 Wochen später. Andere hätten vielleicht noch 5 Jahre zu leben gehabt oder vielleicht noch ein ganz langes Leben vor sich gehabt. Und das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wann, wie viele wären ohne die Impfung gestorben. Das macht man so ein bisschen im Rückwärtsgang. Ich kann vielleicht erstmal erklären, wie die WHO das typischerweise macht. Und zwar ist das eine Methode, die hat man seit 2019 erst relativ neu für die Influenza eigentlich entwickelt. Da wollte man nämlich auch immer gerne wissen, wie diese Impfungen wirken. Da gibt es eine portugiesische Studie, die in Portugal das eben 2019 mal gemacht hat. Und die haben das so gemacht, die haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal die Zahl der gemeldeten Toten. In dem Fall waren es Influenza-Tote, man hat das jetzt übertragen auf die Covid-Toten. Und dann überlegen wir, welche Wirksamkeit hat die Impfung eigentlich gegenüber bei der Vermeidung von Todesfällen. Also wir nennen das Vakzineffizienz, Vaccine Efficiency bezüglich der Todesfälle. Da kann man ja unterscheiden bezüglich vermiedener Erkrankungen, bezüglich vermiedener Infektionen oder Hospitalisierungen oder eben bezüglich vermiedener Todesfälle. Das ist eigentlich am leichtesten zu zählen, weil so ein Toter fällt auf und läuft auch nicht davon. Das heißt, die Toten sind eine relativ sichere Zahl. Aber die Frage ist, wie groß ist die Effizienz des Wirkstoffs, Todesfälle zu vermeiden? Und da nimmt man typischerweise zunächst mal Zahlen, was soll man sonst nehmen? Früher hat man es zumindest gemacht, aus den Zulassungsstudien oder aus ganz frühen Studien. Und in den Zulassungsstudien haben wir ja alle immer so gehört am Anfang, naja, die Wirksamkeit der Impfstoffe ist 95% oder sowas ging da immer rum. Das war aber bezogen auf die Vermeidung von Erkrankungen, von symptomatischen Erkrankungen. Und Todesfälle hat man da gar nicht mitgemessen, weil das viel zu selten war. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt einer sozusagen in den Zulassungsstudien wirklich gestorben ist und dann Covid zugeordnet wurde. Das müsste ich nochmal nachschauen. Die Zahl war viel zu klein. Das heißt, man hat am Anfang so ungefähr geschätzt, wie viele Todesfälle wird man wohl vermeiden und daraus eben so eine gewisse Wirksamkeit des Impfstoffs, ich sag mal 70% oder 80% bezüglich der Vermeidung von Todesfällen, vielleicht auch 90%, dem Impfstoff zugeordnet. Und diese Zahl plus der Quotient der Geimpften in der jeweiligen Bevölkerungsschicht, also meistens nimmt man da Altersgruppen, das muss man sozusagen alles zusammenrechnen, um dann rauszukriegen, was der erwartete Wert ist an Todesfällen. Und den setzt man dann ins Verhältnis zu dem beobachteten Wert und dann sagt man, okay, die Differenz hat der Impfstoff verursacht. Diese Zulassungsstudie, von der Sie reden, wann fand die denn bei den Covid-Impfstoffen statt? Also im Laufe des Jahres 2020, bevor die Zulassung kam. Also so eine, das funktioniert ja so. Also die Arzneimittelsicherheit ist eine ganz wichtige Sache, kann man vielleicht nochmal erklären. Am Beispiel des Impfstoffs ist es ja allgemein auch, glaube ich, bekannt. Man macht erstmal Zulassungsstudien. Und diese Zulassungsstudien, das sind sogenannte kontrollierte klinische Studien oder Prüfstudien oder wie man auch immer die man da nennen will, die haben super hohe Qualitätsanforderungen. Man muss quasi, die müssen doppelt blind sein. Das heißt, es soll der Patient nicht wissen, ob er jetzt mit einem Wirkstoff oder mit einem Placebo behandelt wurde. Und die Ärzte sollen es auch nicht wissen, die das machen. Die kriegen also quasi Placebo, also unwirksame Ampullen und diese dann nach irgendwelchen Nummern verteilt den Patienten geben. Und wenn alles gut läuft, kann man mit diesen sehr strengen klinischen Studien am Schluss feststellen, ob ein Medikament wirkt oder nicht oder auch ob ein Impfstoff wirkt oder nicht. Und man kann natürlich bis zum gewissen Grad häufige Nebenwirkungen feststellen. Wenn man das hat und das alles gut aussieht, dann wird die Zulassung empfohlen, normalerweise als endgültige, normale, reguläre Zulassung. Und dann wird aber nach der Zulassung trotzdem weiter geprüft. Da gibt es dann die sogenannten Post-Marketing-Surveillance, also nachdem es verkauft wird, wird weiter geprüft, ob es Nebenwirkungen gibt. Insbesondere auf der Suche nach seltenen Nebenwirkungen, die man eben bei den Zulassungsstudien einfach aufgrund der Zahlen auf keinen Fall feststellen kann. Und insbesondere bei diesen Impfstoffen war das wichtig, weil, das ist ja so eine Aussage, die damals der Bundesgesundheitsminister getätigt hat, die haben sie jetzt nicht vorgespielt am Anfang, aber der hat ja immer wieder gesagt, das sei eine reguläre Zulassung gewesen, was einfach falsch war. Da haben wir uns in diesem Podcast am Anfang oft drüber aufgeregt. Und es ist so, dass man gerade bei so einer Notfallzulassung, was das eben war, auch in der EU, dass man da eben besonders genau hinschauen muss, wie sieht es eigentlich nach der vorläufigen Vermarktungszulassung aus? Gibt es neue Nebenwirkungen, die da beobachtet werden? Da wurden ja auch zum Beispiel diese Herzmuskelentzündungen dann irgendwann mal festgestellt oder bei AstraZeneca dann die Gerinnungsstörungen und ähnliches. So dass es also ein mehrstufiges Verfahren ist, kann man sagen. Und die eigentliche erste Zulassungsstudie, die wird also seltene Nebenwirkungen typischerweise gar nicht erfassen und die wird auch so eine Wirksamkeit letztlich nur exemplarisch darstellen können. Das kann man ja nicht auf die ganze Welt bezogen machen. Und dass wir gleich nochmal drauf schauen, welche Studien danach erfolgten, Stichwort SafeVac 2.0, darauf kommen wir später zu sprechen, würde gerne nochmal bei dieser Studie hier bleiben von John Ioannidis und der WHO. Dann haben Sie gesagt, welche Zahlen zugrunde gelegt werden. Warum kommen beide Studien zu so unterschiedlichen Ergebnissen? Ja, da muss man genauer reinschauen. Also es ist ja in der FAZ, sage ich mal, kritisiert worden, dass John Ioannidis sich die Zahlen so ausgesucht und zurechtgelegt hätte, damit da ein paar Millionen weniger, durch Impfstoffe gerettete Personen rauskommen. Also ich sehe das nicht so. Der hat eine andere Rechnung gemacht. Aber erstmal, wie das dann, diese Methode, wie das gerechnet wird bei der WHO, habe ich, glaube ich, gerade erklärt. Da geht man von den Todesfällen aus und braucht eben unter anderem als Unbekannte, die man schätzen muss, muss man eben sagen, wie hoch ist eigentlich die Sterblichkeit bei der Erkrankung? Also wie viele Leute von denen, die infiziert wurden, sterben? Und wie hoch ist die Effizienz der Impfstoffe bezüglich der Vermeidung der Todesfälle? Und Ioannidis hat es andersrum gemacht, was ich ganz interessant finde. Und er hat gesagt, na, wir machen es mal andersrum. Wir gehen mal nicht von den Toten aus, sondern wir gehen mal davon aus, wie viele Leute überhaupt infiziert wurden. Also der hat ganz anders gerechnet. Er wollte es ja auch weltweit bestimmen. Die WHO-Studien haben sich nie auf weltweite Daten berufen. Die aktuelle Studie, die gerade im Juni jetzt erschienen ist von der WHO, hat eigentlich nur die Eurozone der WHO berücksichtigt. Da hatte man die Daten natürlich, da wusste man, wie viele Leute sind gestorben, auch wie viele Leute sind wie oft wann geimpft worden. Also die hatten diese ganzen Meldedaten, die sie ausgewertet haben. Das geht natürlich nicht, wenn sie Indien, China und Co. alle mit einbeziehen wollen, wie das Ioannidis gemacht hat. Und da hat er gesagt, okay, machen wir es andersrum. Schätzen wir doch mal, wie viele Leute sind eigentlich infiziert worden in jeder Welle ungefähr. Und dann nimmt er auch wieder die Todesfälle pro Infektion, also die Infektionssterblichkeit, und sagt dann, okay, von so und so viel Infizierten müssten eigentlich so viel gestorben sein. Und dann geht er eben auf eine Schätzung, wie gut der Impfstoff das verhindert hat. Dann nimmt er mehr oder minder das gleiche Zahlenmaterial wie die WHO als Basis und rechnet dann daraus aus, wie viele sind denn eigentlich, wie viele Todesfälle sind eigentlich verhindert worden oder wahrscheinlich verhindert worden. Also ist eher auch wieder eine Schätzung. Der wichtige Unterschied war, oder einer von vielen Unterschieden war, dass Ioannidis zum Beispiel mit einbezogen hat, die Frage, werden denn Leute, wenn sie vorher schon mal Covid hatten, also eine normale Infektion, die sind ja dann auch geschützt. Und für die hat er so einen Schutzfaktor dann eingerechnet und gesagt, okay, das kann man dann eigentlich nicht mehr sicher dem Impfstoff zurechnen, wenn einer zum Beispiel dann in der Omikron-Welle infiziert wurde, aber nicht gestorben ist, nachdem er auch geimpft war. Da muss man sagen, naja, da gibt es ja viele andere Erklärungen. Es könnte zum Beispiel sein, dass vorherige Impfungen so eine Art Kumulativeffekt gemacht haben. Also da wurde einer vielleicht viermal geimpft, dann zum fünften Mal in der Omikron-Welle und ist nicht gestorben. Lag es dann wirklich nur an der Omikron-Impfung oder vielleicht an den vier Impfungen vorher? Ist der vielleicht zusätzlich auch mal infiziert gewesen und dadurch geschützt worden? Also so eine Dynamik hat der Ioannidis eingerechnet. Das hat die WHO in dem Sinne nicht gemacht. Die hat also nicht unterschieden, ob einer in der Omikron-Welle überlebt hat, weil er geimpft wurde oder weil er vielleicht vorher schon mal eine Infektion hatte. Und das waren ja nicht wenige, die da. auch eine echte Infektion schon hatten und trotzdem mal zum Impfen gegangen sind. Sodass man sagen muss, dieser zweite Blickwinkel, da gibt es viele weitere Beispiele, die man anführen könnte, was da anders war, aber dieser zweite Blickwinkel mit einer anderen Methode, mit ähnlichen Voraussetzungen, der ungefähr ja auch in der gleichen Zehnerpotenz ankommt, wie die Naturwissenschaftler sagen würden. Also wenn man jetzt die 2,5 Millionen geretteten Menschenleben, von denen der Johann Nides spricht, gibt einen Bereich von bis zu 4 Millionen an. Wenn man das vergleicht mit den 14,4 Millionen, die also weltweit von der WHO mal berechnet wurden, aber ganz am Anfang eigentlich in einer Studie, die also noch nicht so, sage ich mal, noch nicht so weitgreifend war, noch nicht so viele gute Zahlen hatte. Das war ja nur das Zahlenmaterial aus dem ersten Jahr, was man da hatte. Oder wenn man es vergleicht mit der aktuellen WHO-Studie, die ja so in der Größenordnung, also jetzt für die EU-Region in die Größenordnung von 1,6 Millionen verhinderten Menschenleben kommt, dann ist das nicht so weit auseinander. Also ich mache jetzt mal so eine ganz schlimme Rechnung über den Daumen gepeilt. 1,6 Millionen ist die EU-Region der WHO. Da gehört also die ehemalige Sowjetunion dazu. Darum sind es über 900 Millionen Menschen. Wenn Sie das hochrechnen auf die gesamte Welt, wenn Sie das machen wollen, dann kommen Sie auch auf sowas wie 14 Millionen verhinderte Menschenleben in der gesamten Pandemie, Todesfälle in der gesamten Pandemie. Das heißt also, ich sag mal, erstens darf man das nicht so hochrechnen, weil man eben die Zahlen aus der EU-Region, gerade die Sterblichkeitszahlen, die Wirksamkeit der Impfstoffe und so weiter, die darf man nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Ländern, wie das in Afrika oder in Indien gelaufen ist. Und zweitens ist es auch, selbst wenn man es macht, gar nicht mal so weit auseinander, 2,5 oder 14, ja, und das klingt irgendwie dramatisch, aber ich sag mal, bei diesen großen Fehlern, die diese Rechnungen haben und angesichts der Tatsache, dass Ioannidis auch anders gerechnet hat, vielleicht noch ein anderer Punkt. Er hat natürlich einfach gesagt, ich zähle den Effekt von irgendeiner Impfung. Also er hat im Gegensatz zur EU dann, zu der WHO-Studie in der EU dann nicht gesagt, ich nehme nur Leute, die jetzt, oder den Effekt von Leuten, die jetzt komplett geimpft wurden, dann tendenziell auch mit qualitativ hochwertigeren Impfstoffen, sondern ich nehme alle, die irgendwo auf der Welt mindestens einmal geimpft wurden, weil das ist relativ klar, nach dieser einen Impfung hat man einen deutlichen Effekt immer. Ja, also das ist der wichtigste Effekt nach der ersten Impfung, nach der zweiten wird es besser, aber der dramatischste Effekt bezüglich der Vermeidung von Todesfällen ist nach der ersten Dosis. Und da unterscheidet sich das natürlich, ob Sie AstraZeneca, BioNTech, Moderna oder einen chinesischen Impfstoff bekommen haben oder AstraZeneca-Varianten, die in Indien hergestellt wurden oder vielleicht wurde auch irgendwo auf der Welt dann der Impfstoff geteilt und die Leute haben gar nicht die richtige Dosis gekriegt, also zwar eine Spritze, aber ein bisschen weniger drinnen. All diese Faktoren führen dazu, dass bei der Schätzung vom Ioannidis, die ich jetzt nicht unseriös finde, er einfach gesagt hat, diese Wirksamkeit der Impfstoffe war etwas geringer, als wenn ich nur die strengen Kriterien der Euro-Region der WHO nehme. Wir können als Zwischenfazit also festhalten, der Satz der FAZ, er stellt den Nutzen der Covid-Impfung in Frage, der ist völliger Blödsinn, weil das macht er ja nun überhaupt nicht. Na, er selber macht es gar nicht, nee. Im Gegenteil, er sagt sogar ein paar Sachen, die seinen Anhängern, ich meine, man muss schon sagen, Ioannidis ist halt schon so ein Star bei den Schwurblern in Deutschland, insbesondere oder auch international. Und er hat sogar ein paar Sachen da klargestellt, die bei seinen Anhängern gar nicht so gut ankommen. Ja, also wenn es um bestimmte Nebenwirkungen geht zum Beispiel, da hat er klipp und klar gesagt, dass die Vorteile der Impfung, auch wenn man bekannte Nebenwirkungen wie die Herzmuskelentzündung jetzt mit in die Waagschale legt, mindestens ein Faktor 100 höher sind als die bekannten Nebenwirkungen. Also das wird sicher den Impfkritikern nicht gefallen, die ihn immer anführen und die auch zum Teil jetzt im Internet also ganz wild aus seiner Studie irgendwelche Interpretationen ziehen. Ich würde mal sagen, ich habe ihn nur einmal im Leben erlebt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er jemand ist, der Spaß dran hat, ein bisschen zu zündeln. Und vielleicht muss ich zur Verteidigung derer, die ihn kritisch sehen, gerade in Deutschland gab es ja auch Virologen, die sich ganz fast schon abfällig ihm gegenüber geäußert haben. Man muss halt sagen, er hat am Anfang was gemacht, am Anfang der Pandemie. Da gab es eine Studie, die war so ähnlich wie unsere Heinsberg-Studie in Deutschland, wo ja Hendrik Streeck aus Bonn für geschimpft wurde, sage ich mal, von anderen Virologen, nicht von mir. Und diese Studie, die ist in Santa Clara gelaufen, in Kalifornien, Santa Clara County. Da hat er so 3.300 Leute getestet und geguckt, ob die Antikörper haben gegen Covid. Und hat dann ganz am Anfang, das war Anfang April 2020, hat er gesagt, ja, das haben so viele Leute Antikörper, da muss also es ganz viele unerkannte Infektionen schon geben, viel mehr, also mindestens 20 Mal mehr oder so, als die, die registriert wurden. Und daraus hat er eine ganz geringe Infektionssterblichkeit ausgerechnet. Also wenn viele Leute infiziert werden, dann sind natürlich die bekannten Todeszahlen, die man dann hat, prozentual gesehen nur noch ganz wenige. Da kam er dann auf eine Infektionssterblichkeit von 0,17%, was also, würde ich mal sagen, mindestens ein Faktor 10 unterhalb dessen lag, was damals so vermutet wurde. Ähnlich wie in Heinsberg, da die Infektionssterblichkeit, die der Hendrik Streeck rausgekriegt hat, war ja 0,36%, also nicht ganz so krass wie bei Ioannidis. Aber trotzdem war ja das der Streitpunkt, also dass man gesagt hat, Moment mal, du willst damit behaupten, dass das Virus gar nicht so gefährlich ist, wie alle sagen. Und das wollte, glaube ich, Hendrik Streeck damit nie sagen. Und er wollte es auch nicht verallgemeinern auf die gesamte deutsche Bevölkerung. Ioannidis hat aber bei seiner Studie doch zum einen ziemlich deutlich gemacht, dass er meint, dass das Virus nicht so gefährlich wäre und dass man kaum Gegenmaßnahmen braucht. Er ist auch ein großer Trump-Verehrer und Trump-Anhänger. Mitarbeiter des berüchtigten, hätte ich vielleicht gesagt, Jay Bhattacharya, der jetzt von Trump zum Direktor der Nationalen Gesundheitsinstitute in den USA ernannt wurde und echt eine streitbare Person ist. Und damals waren die Tests völlig ungeeignet, die er gemacht hat. Er hat so Schnelltests gemacht, die man quasi wie so ein Covid-Schnelltest macht, aber in dem Fall für Antikörper. Diese Tests waren wirklich nicht geeignet. Die waren zum Teil eben dann offensichtlich falsch positiv, anders als die Studie in Heinsberg, die technisch viel besser gemacht war. Und deshalb ist Ioannidis stark angegriffen worden, ist sozusagen angezählt als Wissenschaftler für diese berüchtigte Santa Clara County Studie. Heißt aber nicht, dass alles, was er danach aufschreibt, dann auch Unsinn sein muss. Deshalb würde ich auch gerne nochmal auf die eingangs erwähnte Studie zurückkommen von Ioannidis. Er kommt zu der Erkenntnis, dass 9 von 10 verhinderten Todesfällen Menschen über 60 Jahre betreffen. Nun wollen wir ja im Rahmen der Aufarbeitung der Corona-Pandemie schauen, was hätte man denn besser machen können, spezifiziert auf genau diese Altersgruppe, auf die über 60-Jährigen. Was könnte man daraus lernen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich finde auch, ganz ehrlich gesagt, wenn Leute wie Herr Müller-Jung von der FAZ, der ja während der Pandemie auch, sage ich mal, sehr stark gegen Kritiker argumentiert hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, wenn die da Ioannidis kritisieren, muss man natürlich sagen, sie haben gerade gesagt, richtig, 90% der geretteten Menschen, durch die Impfung geretteten, waren über 60, laut der WHO-Studie, laut der Ioannidis-Studie. Und bei der WHO-Studie waren es 96%. Also die WHO-Studie, die jetzt gerade erschienen ist, hat gesagt, 96% der Geretteten waren über 60. Also das ist ja fast, sind ja fast alle. Über die Hälfte, 52%, waren über 80. Da muss man dazu sagen, über 60-Jährige machen ungefähr ein Viertel der Infektionen aus, aber 96% der durch die Impfung Geretteten. Über 80-Jährige waren ungefähr 6% der Infektionen, aber immer noch gut die Hälfte der Geretteten. Das heißt, man sieht, es ist eine ganz starke Tendenz und das ist eine Gemeinsamkeit der WHO-Daten und der Ioannidis-Daten, dass es eine ganz starke Tendenz gibt, dass die Alten eben einfach diejenigen waren, die von der Impfung profitiert haben. Vielleicht noch was anderes, warum man die Studie nicht vergleichen kann oder nicht so einfach vergleichen kann, ist Folgendes. Die WHO hat nur Menschen ab 25 berücksichtigt. Und die große Streitfrage war doch immer, soll man auch Jugendliche, junge Menschen, Kinder impfen? Wie gefährdet sind die eigentlich? Und das war ja auch in Deutschland die Riesendebatte. Im Corona-Podcast haben wir da rauf und runter diskutiert, die Entscheidung der STIKO dann auch die Kinderimpfung zu empfehlen, habe ich ja mit maximal deutlichen Worten kritisiert. Heute stellt sich raus, die WHO prüft es nicht einmal. Aus Deutschland wurden übrigens keine brauchbaren Daten dazu an die WHO vermittelt, auch was auch immer das zu bedeuten hat. Und die WHO prüft es gar nicht mal bei Personen unter 25. Der Ioannidis hat die aber mit ausgewertet. Ja, und dann kommt natürlich eine schlechtere Effizienz raus, wenn sie jüngere Menschen auch in die Untersuchung einbeziehen. Ich meine nicht, dass die WHO einfach sagen kann, ach, jüngere Leute interessieren uns nicht. Da muss man vielleicht dazu sagen, weiß nicht jeder, 50% der Weltbevölkerung sind unter 29 Jahre alt. 50% der Weltbevölkerung. Also wenn wir jetzt über eine Studie reden, die den weltweiten Effekt hier untersuchen will, anders als die letzte WHO-Studie, die eben die Euro-Region genommen hat, dann muss man die jungen Leute mit reinnehmen. Und wenn man die mit reinnimmt, kommt eben raus, null Effekt der Impfung bezüglich der Vermeidung von Todesfällen. Das Gleiche ist übrigens sichtbar in der WHO-Studie. Wenn man sich die genauer anschaut, die haben das so nach Altersgruppen unterteilt, dann stellt man fest, dass in der Altersgruppe 25 bis 49, das ist also bei denen die jüngste Gruppe gewesen, dass da absolut kein Effekt zu sehen ist. Die haben da so Grafiken, wo man selbst mit der Lupe keinen Unterschied zwischen mit und ohne Impfung sieht. Und bei der nächsthöheren ab 49 bis 60 geht, glaube ich, die nächste Gruppe. Da sieht man so einen ganz leichten Effekt der Impfung. Das heißt, ein etwas geringere Sterblichkeit bei denen, die geimpft sind, als die Sterblichkeit, die man mit den ganzen Fragezeichen, die ich erklärt habe, erwarten würde. Aber unterm Strich, wichtige Gemeinsamkeit, Impfen von Kindern hat nichts gebracht, Impfen von Jugendlichen hat nichts gebracht, bis 25 Jahre ist absolut kein Effekt gezeigt. Zwischen 25 und 50 Jahre ist der Effekt so marginal, dass man politisch überhaupt nicht drüber reden muss. Der Riesenerfolg war bei den Allerältesten. Und zwar schon nach der ersten Impfung war der Effekt dramatisch. Und das heißt natürlich, man hätte ganz am Anfang, wenn man jetzt mal so praktisch denkt, wir hatten ja am Anfang viel zu wenig Impfstoff. Und da gab es ja den Vorschlag, den ich gemacht hatte damals, auch übrigens dem Bundesgesundheitsminister persönlich in einem 1:1-Gespräch damals, hat er um meinen Ratschlag gebeten, habe ich gesagt, machen Sie das bitte, dass Sie erstmal die Alten mit einer Dosis impfen, wen Sie kriegen können, von alt nach jung. Und nicht festschreiben, dass die nach 4 Wochen die zweite Dosis kriegen müssen, weil wir zu wenig Impfstoff haben und sie mit der einen Dosis schon sehr viele Menschenleben retten, hat der Bundesgesundheitsminister damals abgelehnt. Und heute wissen wir, wenn man das so gemacht hätte, wäre das, und vor allem am besten weltweit so gemacht hätte, wäre das wirklich, hätte das zur Folge gehabt, dass sehr, sehr viele alte Menschen nicht hätten sterben müssen. Stattdessen sind ja bei uns, wenn man mal so guckt, diese Impfzentren, Sie haben es vorhin eingespielt, als da so der Run losging, da rannten eben die am schnellsten laufen können hin. Und das waren nicht die mit Rollator. Ja. Ja, nicht mit Rollator und Krücke, sondern da standen ganz viele Junge eben erstmal in der Schlange. Klar, die waren sozial aktiv, die wollten ihre Freiheit letztlich auch dann behalten. Die haben ja nicht damit gerechnet, was danach alles dann noch passiert ist. Aber das war schon die Hoffnung von jungen Leuten, dann auch ihr soziales Leben wieder zu gewinnen, zum großen Teil, aufgrund der Versprechungen, die da gemacht wurden. Und das war nicht so, dass man nur die Alten geimpft hat. Und gerade in den Altenheimen, ja, da ging das ganz langsam voran, weil man eben nicht dafür die Teams brauchte. Die gehen ja nicht in die Impfzentren. Da muss man dann Impfteams haben, die in die Altenheime fahren. Und da wurde dann munter gestorben. Ja. Und vor allem auch, weil man eben am Anfang, als zu wenig Impfstoff da war, das nicht ausreichend priorisiert hat und nicht diesen Vorschlag umgesetzt hat, erstmal jedem eine Dosis zu geben und dann in Gottes Namen die zweite Dosis eben nicht nach genau 4 Wochen, sondern vielleicht nach 2 Monaten oder ähnlich. Aber hinterher ist man immer schlauer. Das war damals natürlich ein educated guess, wie man das nennt, eine Expertenschätzung. Heute ist es belegt und unter anderem durch diese 2 sehr starken Studien belegt, dass man die Alten absolut priorisieren muss, hätte müssen in diesem Fall. Und dass man hätte müssen, was das Zeug hält, erstmal jeder eine Dosis. Damit hätte man viele Todesfälle vermieden. Sie haben es öfter angesprochen, den Punkt Zahlenmaterial, die Daten der WHO aus der Eurozone, die beruhen nicht auf den Zahlen aus Deutschland. Warum nicht? Das steht da nicht drinnen. Da steht nur dieser zynische Satz drinnen. Da steht nur dieser zynische Satz drin, der mir natürlich ins Auge gesprungen ist, dass die Deutschen Zahlen gesammelt haben, die aber leider für diese Auswertung nicht vorgelegt werden konnten. Ja, da, als Deutscher weiß man das schon irgendwie. Da, das ist jetzt nicht so überraschend. Der Hans Kluge, der ist ja der Direktor der WHO-Region Europa. Es gibt 5 WHO-Regionen auf der Welt und ist ein Deutscher, der seit einiger Zeit Direktor dort ist und auch eine gute Arbeit macht. Der wird wahrscheinlich auch eine Augenbraue hochgezogen haben. Die Deutschen sind auch keine Co-Autoren, also alle anderen von den insgesamt, glaube ich, 54 Ländern, die da beteiligt waren und Regionen, haben dann ihre jeweiligen staatlichen Gesundheitsinstitute da auf der Co-Autorenliste. Bei uns ist Robert-Koch-Institut ist nicht dabei, wird nur dankend erwähnt für irgendwelche Kollaborationen höflich, aber ist kein Co-Autor. Ich glaube, wir haben in Deutschland offensichtlich, ich weiß nicht, ob das Faxgerät gerade geklemmt hat an dem Tag, aber jedenfalls, wir haben Schwierigkeiten, Daten, die wir irgendwie ja zum Teil sammeln, dann auch für solche Auswertungen zur Verfügung zu stellen. Es wäre bei der WHO-Studie von Vorteil gewesen. Der Ioannidis hatte das Problem nicht, weil der sowieso viele Zahlen geschätzt hat aus Publikationen, die es schon gab. Der hat einfach Publikationen genommen, die auf dem Tisch lagen. Und da kommen natürlich wichtige Sachen raus. Vielleicht sage ich noch eins, was ich interessant fand einfach, weil das vielen nicht so klar ist, weil wir wollen ja auch einen praktischen Nutzen haben. Beide Studien kommen darüber, kommen zu dem gleichen Ergebnis, einmal 58%, einmal 60% der vermiedenen Todesfälle waren erst in der Omikron-Phase. Das ist zuerst mal überraschend, da sagt man, Moment mal, wieso in der Omikron, das war doch alles nicht so schlimm bei Omikron. Das liegt daran, dass Omikron mit Abstand die Variante ist, die am längsten durchgehalten hat. Das Omikron kam ja dann im November 2021 und hat eben wahnsinnig lange, viele Jahre durchgehalten. Bis heute haben wir es mit Omikron-Untervarianten zu tun. Und dadurch, dass dann so viele Menschen infiziert wurde, ist natürlich, gab es dann, selbst wenn die Sterblichkeit viel, viel geringer war, gab es dann gerade in der Phase mehr Todesfälle, die man der Impfung, also die verhindert wurden durch die Impfung, zumindest in dieser Statistik. Die ist an der Stelle besonders, sage ich mal, wachsweich, die Statistik, weil man muss eben überlegen, welchen Effekt hatten vielleicht die vorherigen Impfungen. Ich sag mal einen anderen Störfaktor, der da eine Rolle spielt. Im Laufe der Jahre wurde ja die Therapie verbessert. Das heißt, die Leute sind auch aufgrund verbesserter Therapie, gab ja auch dann am Schluss richtige antivirale Medikamente und sowas, sind die seltener gestorben. Die haben vielleicht auch ihr Risikoverhalten verändert, in dem Sinn, dass auch alte Leute mal was dazugelernt haben und eben dann vermieden haben, dass sie sich Infektionen holen und so weiter. Vielleicht gab es auch so einen Effekt, dass genetisch Prädisponierte, die eine Veranlagung haben, besonders schwere Erkrankungen bei Covid zu haben, dass die einfach weg waren, weil sie gestorben sind. Also es gibt ganz viele Dinge, die da mit reinspielen können, könnte man eine lange Liste machen, die eine Rolle spielt bei dem Effekt, dass dann am Schluss der ganzen Pandemie die Impfungen scheinbar eine bessere Wirkung hatten. Bis hin zu dem sogenannten Healthy-Vaccine-Bias heißt das, also der gesunde Geimpfte. Leute, die sich impfen lassen, leben häufig dann auch sonst gesünder und passen besser auf sich auf, aus welchen Gründen auch immer. Und deshalb wird die Wirkung von Impfstoffen gerne überschätzt. Und wenn Sie gegen Ende der Pandemie gucken, also Omikron, da ging es ja dann um die Boosterimpfungen. Und der Teil der Bevölkerung, die dann sagen, ja klar, ich lasse mich jetzt zum 5. Mal boostern, das brauche ich schon, der waren natürlich Leute, die besonders auf sich geachtet haben. Andere haben gesagt, jetzt habe ich schon 3 Impfungen, das reicht. Agurda hält es aus und man schlechten war es nicht schad. Manche gehen ja mit ihrer eigenen Gesundheit dann auch ein bisschen das sportlicher um. Das muss ich nochmal übersetzen dann in der Produktion. Ach so. Muss man das tatsächlich? Lassen wir mal so stehen, kann man vielleicht googeln. Wir lassen es so stehen und bei Nachfragen, genau. Ja. Bei Nachfragen, bitte in Niederbayern. Genau. Und es ist so, dadurch hat man einen Effekt, dass eben gerade in der Omikron-Welle, wenn man sagt, aha, der 5. Booster hat was gebracht, muss man aufpassen, dass man nicht vielleicht hauptsächlich gesunde oder gesund lebende Menschen, diese sogenannten gesunden Geimpften, da in der Untersuchung drinnen hatte. Und all diese Effekte spielen eine Rolle, aber trotzdem ist es so, dass mit diesen ganzen Störungen, die man als Fragezeichen hat, sieht es so aus, als wären 60% der durch Impfung geretteten Menschenleben in der Omikron-Phase gerettet worden. 58% bei Ioannidis, 60% bei der WHO-Studie. Das sieht irgendwie schon so danach aus. Und deshalb muss man sagen, hat es einen Sinn, sich jetzt noch boostern zu lassen, mal so praktisch gesprochen. Und da muss ich jetzt sagen, nachdem ich mir das genauer angeschaut habe, also für die, die Impfungen grundsätzlich richtig finden und für die, die nicht so, sage ich mal, diese allgemein bei manchen Menschen zirkulierenden Vorbehalte gegen die RNA-Impfstoffe haben, da heißt die Antwort, ja, also über 65 würde ich mal sagen, je nach Gesundheitszustand vielleicht über 70, einmal im Jahr boostern lassen, sofern es einen vernünftigen Impfstoff gibt, ist durchaus sinnvoll. Oder auch für Personen, die aus anderen Gründen ein hohes Risiko haben bei Covid. Das heißt also, man kann sich da durchaus weiter impfen lassen. Das entspricht ja auch den Empfehlungen der STIKO, den aktuellen. Das ist aus diesen Daten nochmal klar geworden. Da kann man nicht sagen, Omikron ist ja total harmlos, das brauche ich nicht mehr, sondern für bestimmte Menschen sind die Booster tatsächlich nach wie vor sinnvoll. Hat auch Ioannidis gezeigt, der Mensch, der ja von vielen Impfkritikern als Papst gefeiert wird. Eine weitere Erkenntnis in seiner Studie oder eine Feststellung ist, dass es ja an umfassenden Analysen zu den Nebenwirkungen der Impfstoffe fehlt, wie etwa Herzmuskelentzündung, Sie hatten es angesprochen, oder Thrombosen. An dem Punkt kommen wir zum Thema SafeVac 2.0. Das war ja das Versprechen des Paul-Ehrlich-Instituts, dass man aus diesen Erkenntnissen, die jeder irgendwie bequem per App schicken kann, was ihm nach der Impfung passiert ist, wie es ihm geht, welche Nebenwirkungen er verspürt, dass diese zur Verfügung gestellt werden. Was ist denn aus diesem Versprechen geworden, frage ich mal ganz ketzerisch. Ja, kurz gesagt nichts. Also das Versprechen wurde nicht gehalten, wenn Sie es als Versprechen formulieren, ich würde es eigentlich auch so sehen. Also vielleicht für die, die es nicht mitgekriegt haben, es gab ganz am Anfang sofort mit den Impfungen zusammen so eine App, die hieß SafeVac oder SafeVac 2.0 genauer gesagt. Damit konnte man sich registrieren nach der Impfung, egal nach welcher Impfung, konnte man sich erstmal registrieren, man musste über 18 sein. Und da hat man dann eingetragen, wie es einem danach gegangen ist, wie Sie es gesagt haben, welche Nebenwirkungen man hatte und ähnliches. Übrigens auch, ob man nochmal Corona gekriegt hat danach. Und das Versprechen war eben, dass man dann zeitnah feststellen kann, ob seltene Nebenwirkungen auftreten. Das fand ich eigentlich total naheliegend und super und war ehrlich gesagt bis vor kurzem überzeugt, dass das längst ausgewertet wurde. Ist ja immerhin schon um die 5 Jahre her. Warum ist das so wichtig, solche Studien zu machen? Da muss man dazu erklären, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt diese Post-Marketing-Surveillance. Da wird eben geguckt, wie häufig sind danach noch Nebenwirkungen. Das wird hauptsächlich gemacht durch sogenannte Spontanmeldungen. Das heißt Spontanmeldung, weil ein Patient ganz spontan, wenn ihm der Arm wehtut, auf die Webseite von Paul Ehrlich-Institut gehen kann und da eintippen kann, mir tut der Arm weh, und das ist dann registriert als gemeldete mögliche Nebenwirkung oder als unerwünschter Effekt, wie man auch sagt, nach einer Impfung. Ärzte machen das natürlich auch, und so gibt es von allen Ecken irgendwelche Spontanmeldungen, falls mal irgendwas beobachtet wird, was unerwünscht ist von Seiten der Ärzte, von Seiten der Patienten oder Betroffenen. Und dieses Spontanmeldesystem, das hat aber natürlich bekannte Nachteile. Ein wichtiger Nachteil ist, dass da nie alles gemeldet wird, weil nicht jeder, dem der Arm wehtut, kommt auf die Idee, jetzt eine Webseite aufzumachen und das da einzutippen. Manch einer ist auch plötzlich tot nach der Impfung, weiß nicht, ob er jetzt an der Impfung gestorben ist, hoffentlich nicht. Also wahrscheinlich ist kaum jemand jemals dran gestorben, aber es gab ja einzelne Fälle von so Hirnvenenthrombosen, die sind dann tatsächlich verstorben. Die hatten natürlich auch keine Chance, hinterher das zu melden, und ob die Ärzte das dann zeitnah sofort eingegeben haben, naja, bei sowas Exotischem vielleicht schon. Aber wie ist es mit der Herzmuskelentzündung, über die wir oft gesprochen haben und die ja ziemlich eindeutig ist als Nebenwirkung der RNA-Impfstoffe? Das ist sowas, was ja so meistens ganz diffuse Symptome, wenn überhaupt, macht. Also junge Leute merken es manchmal gar nicht. Wenn die nicht zufällig zum Internisten gehen oder einen Kernspin vom Herz machen, merken die das nicht. Kann übrigens trotzdem später noch, Jahre später manchmal nachgewiesen werden durch gewisse Veränderungen am Herzen, wo keiner genau weiß, welchen Krankheitswert die haben. Aber so eine Herzmuskelentzündung ist zwar nicht harmlos, aber man bemerkt sie manchmal nicht. Und manche haben nur so ein bisschen Herzklopfen oder sind schneller K.O., wenn sie die Treppe raufklettern. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht war man am Tag vorher irgendwo in der Kneipe oder sonst was. Ist nicht so einfach. Also oft wird das übersehen, gerade wenn man es bei bestimmten jungen Patienten überhaupt nicht erwartet. Und wenn man solche Sachen hat, dann weiß man eben, dieses Spontan-Meldesystem übersieht schon in der Regel ungefähr 90% der Nebenwirkungen. Also es werden nur 10% ungefähr oder der Verdachtsnebenwirkungen werden gemeldet, 90% werden nicht gemeldet. Das sind die Zahlen, die so allgemein bekannt sind. Das Paul-Ehrlich-Institut hat auch ähnliche Zahlen vor Jahren schon mal veröffentlicht. Und die sind eben umso schwächer, dieses Spontanmeldesystem, je diffuser auch die Symptome sind. Also bei dieser Herzmuskelentzündung kommt noch hinzu, das ist unterschiedlich zwischen Jungs und Mädchen, das ist unterschiedlich nach sozialem Status, das ist unterschiedlich nach genetischer Veranlagung, also die verschiedenen Abstammungen spielen da eine Rolle und. Und Sie müssen ja dann, wenn Sie so Spontanmeldungen haben, müssen Sie immer reingehen in die Daten und sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel im letzten halben Jahr 1000 Meldungen gehabt von Herzmuskelentzündungen. Das ist aber eine Krankheit, die gibt es auch ohne Impfung. Und deshalb muss man da den Erwartungswert erstmal berechnen. Und das ist eben wahnsinnig schwer, dass man rauskriegt, wie häufig wäre das eigentlich normalerweise. Und ist es jetzt, wie wir sagen, ein Risikosignal, was ich da beobachte? Also irgendwie ein Hinweis darauf, dass das häufiger als normal ist. Bei so einer extrem seltenen Erkrankung wie diesen Hirnvenenthrombosen ist es relativ einfach. Wenn das 10-mal auftritt, sagt man, ups, da stimmt was nicht, wenn es im Zusammenhang mit der Impfung ist. Wenn Sie aber eine extrem häufige Erkrankung haben und dann auch extrem viele Menschen geimpft wurden und dann die Symptome schwammig sind, dann ist es schwer rauszukriegen. Hängt es zusammen und wie hoch ist das Risiko? Sie können es nicht quantifizieren, das Risiko ist vielleicht auch noch wichtig. Bei dem Spontanmeldesystem kann man aufgrund dieses Verfahrens, nicht nur wegen der unbekannten Dunkelziffer, sondern grundsätzlich aufgrund des Verfahrens, nicht feststellen, wie hoch ist das Risiko, dass sowas auftritt. Also man kann es nicht quantifizieren. Um es zu quantifizieren, braucht man wieder sowas Ähnliches wie so eine Doppelblindstudie oder irgendeine Art von Studie. Und die heißen in dem Fall dann Beobachtungsstudien. Also man macht eine Studie, nachdem das schon im Marketing ist, und beobachtet das. Und mit diesen Studien kann man dann zum Beispiel eine Kohorte von 1000 Leuten oder 5000 Leuten eine Weile beobachten. Ein Teil wurde geimpft, ein Teil nicht. Und dann können Sie genau runterrechnen, wie hoch das Risiko ist und auch sehr seltene Nebenwirkungen feststellen. Nach der langen Einführung, dafür hat man die SAFEvac-2-Studie gemacht. Also man wollte diese Lücke füllen, weil man wusste, das Spontanmeldesystem ist zu langsam, übersieht seltene Nebenwirkungen und ist vor allem auch nicht in der Lage, das Risiko zu quantifizieren. Aus diesen drei Gründen hat man gesagt, wir machen jetzt was ganz Schlaues, wir machen jetzt eine Beobachtungsstudie und die nennen wir SAFEvac 2 und wir hoffen, dass da ein paar Leute mitmachen. So war das, bevor es losgegangen ist. Und wie viele haben dann mitgemacht? Die Autoren haben das ja viele Monate vorher schon geplant, lange bevor die Impfung losgegangen ist. Das waren kluge Köpfe im Paul-Ehrlich-Institut. Und haben gesagt, naja, also wenn wir 3000 Leute haben, dann reicht uns das schon, um irgendwie halbwegs Aussagen zu machen über seltene Erkrankungen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% können wir dann seltene Nebenwirkungen bestimmen. Da waren sie schon ganz bescheiden, sage ich mal. Und angemeldet haben sich, ich habe die Zahl hier vor mir, 739.515 Teilnehmer, also rund 740.000 Teilnehmer. Wow, ja. Man hat die Studie dann mehrmals verlängert, erweitert. Man hat die dazugenommen, jüngere Menschen, am Anfang ging es nur ab 18, dann durften wegen der neuen Impfempfehlungen der STIKO, durften dann auch Jüngere ihre Nebenwirkungen eintragen. Man hat dann wegen der Boosterungen auch zugelassen, dass Boosterungen noch zusätzlich eingetragen werden. Und so war das also eigentlich eine Datensammlung, wo man sagt, super, das ist ja fast wie ein Impfregister, muss man vielleicht dazu sagen. Ein Goldschatz an Daten, ja. ein Goldschatz. Viele fordern schon lange ein Impfregister. Aus irgendwelchen Datenschutzgründen und Aufwandsgründen ist das in Deutschland leider nicht vorhanden. Meines Erachtens wäre Covid eine super Gelegenheit gewesen, das mal einzuführen, weil so ein Impfregister, da wird dann auch eben jeder Geimpfte weiterverfolgt und dann sieht man ganz genau, wie wirksam ist die Impfung. Schützt sie zum Beispiel vor Infektionen oder schützt sie nur vor schweren Verläufen? Wie häufig sind Nebenwirkungen und ganz seltene Nebenwirkungen kann man feststellen und quantifizieren. Aber wie auch immer, wir haben das nicht und das ist ein sehr guter Ersatz dafür. Und deshalb sah das eigentlich so aus, als würde das Paul-Ehrlich-Institut hier eine sehr, sehr vernünftige und vor allem dringend notwendige Arbeit machen. Nun haben Sie es ja aus verschiedenen Richtungen und aus verschiedenen Gründen schon kritisiert, dass es eben noch nicht ausgewertet wurde, und haben auch Kontakt aufgenommen zum Paul-Ehrlich-Institut. Was wurde Ihnen denn gesagt, warum das noch nicht erfolgt ist? Naja, ich habe kürzlich dazu im Fokus Online mal eine etwas längere Analyse geschrieben und da kann ich jetzt auch gleich was zu sagen und habe deshalb, bevor wir heute drüber sprechen, beim Paul-Ehrlich-Institut angefragt, ob sie dazu Stellung nehmen wollen, weil ich immer finde, man muss bei solchen Sachen die alle Seiten hören und auch nicht über jemanden reden, sondern am besten mit jemanden reden. Das ist ja etwas, was ich, wenn Sie so wollen, originär ausgegraben habe, diese Probleme, die da sind, also zumindest die rechtlichen Probleme. Das Paul-Ehrlich-Institut hat jetzt aufgrund der Kürze der Anfrage, das muss man zugeben, es sind gerade Ferien und die sind ja in Hessen. Und es ist so, dass das jetzt nur ein Tag war, wo sie Zeit hatten, haben sie geschrieben, die entscheidenden Leute sind alle im Urlaub und sie würden sich eventuell später nochmal melden. Also wir würden, wenn die nochmal was sagen, würden wir das später vielleicht mit reinnehmen. Ich kann ja mal sagen, was die Kritik eigentlich ist. Ja, gerne. Ja, wir zeichnen heute am 1. August auf, auch aus Urlaubs- und Termingründen. Aber wie Sie schon sagten, wir reichen das natürlich nach, wenn es eine Reaktion gibt. Ich würde gerne aber nochmal darauf eingehen. Sie hatten anfangs gesagt, dass Sie das juristisch relevant finden, dass das Paul-Ehrlich-Institut diese Daten eben nicht veröffentlicht oder ausgewertet hat. Warum juristisch? Ja, also von der fachlichen Seite her ist es klar, dass es ja mal schade ist. Ich finde, es gibt auch so eine Art Versprechen eben an die Teilnehmer, die natürlich gedacht haben, sie tun da was für die Sicherheit der Medikamente. Damit wurde ja auch geworben. Und jetzt sagt das Paul-Ehrlich-Institut, das ist ja schon mehrmals gefragt worden, auch von anderen, was jetzt mit den Daten ist. Die sagen also Folgendes. Nö, wir brauchen noch eine Weile für die Auswertung, weil wir da mehrmals die Bedingungen geändert haben von dieser Studie. Wann wir damit fertig sind, wissen wir nicht. Und vor allem werden wir es erstmal als wissenschaftliche Publikation in einem guten internationalen Journal veröffentlichen. Und das dauert eben alles. Da muss ja auch noch ein Gutachterprozess dazwischen geschaltet werden. Und dann werden wir auch die normalen Nebenwirkungen, die da gemeldet wurden, oder Verdacht auf Nebenwirkungen, die werden wir dann an die Europäische Arzneimittelbehörde dann erst weitergeben. Sie sagen auch, wir haben den Verdacht auf ernste Nebenwirkungen. Den haben wir, also die sogenannten schwerwiegenden Nebenwirkungen, wie das im Gesetz heißt, im Arzneimittelgesetz, die haben wir natürlich zeitnah sofort an die europäische Behörde gemeldet, wenn sie im Zusammenhang mit dieser SafeVac-Studie aufgetreten sind oder davon berichtet wurde. Muss man immer sagen, das ist ja deswegen noch keine Nebenwirkung, weil jemand sagt, was weiß ich, gestern war ich beim Impfen und heute musste ich dreimal mich übergeben oder sowas. Ja, das heißt nicht, dass es eine Nebenwirkung ist, sondern das ist erstmal eine Meldung auf einen möglichen Verdacht. Das muss dann händisch nachbearbeitet werden. Da muss sich einer hinsetzen und überlegen, ist das was Normales? Ist das etwas, was unter die Kategorie schwere Nebenwirkung, schwerwiegende Nebenwirkung fällt? Und im zweiten Fall muss es an die EMA, Europäische Arzneimittelbehörde, gemeldet werden. Und dann wird das klassifiziert alles. Und nur wenn sich diese Nebenwirkungen dann häufen und eben häufiger sind als die Symptome in der Allgemeinbevölkerung, nur dann kommt irgendwann die Entscheidung, dass die Paul-Ehrlich-Institut dann sagt, das ist der Verdacht auf eine echte Nebenwirkung. So. Und da sind sie also jetzt tiefenentspannt und sagen, war doch alles Wissenschaft. Es ist aber so, ganz so einfach geht es meines Erachtens nicht. Und zwar ist es so, das Paul-Ehrlich-Institut ist ja eine Bundesbehörde, die den behördlichen Auftrag hat, einen amtlichen Auftrag hat, für die Arzneimittelsicherheit zu sorgen. Und da gehört die Durchführung solcher Beobachtungsstudien oder man nennt die auch nicht interventionellen Studien im Gegensatz zu den echten klinischen Studien, solche Sachen zu machen, wenn Medikamente auf dem Markt sind oder im Impfstoffe in dem Fall auf dem Markt sind. Das heißt, sie können nicht einfach sagen, oh, das ist hier Forschung und wir wollen gerne uns als Wissenschaftler Streifen auf der Schulter verdienen. Diese persönliche Eitelkeit kann ich sehr gut nachvollziehen, habe selber lang genug geforscht. Aber in dem Fall ist es anders, ob sie eben an so einer Bundesbehörde sitzen oder eben am Max-Planck-Institut oder an einer Universität. Sie sind kein freier Forscher, wenn sie einen Bundesauftrag haben. Drum gibt es ja die Bundesinstitute. Ja, das ist eben anders. Und das ist eben genau auch rechtlich geregelt. Weil solche Beobachtungsstudien, die sind im Arzneimittelgesetz genau erfasst, weil, muss man sich so vorstellen, jetzt stellen Sie sich vor, ich mache so eine Studie als Arzneimittelhersteller zum Beispiel und stelle bei so einer freien Studie, also es ist keine Zulassungsstudie, sondern so eine einfache Beobachtung, das Medikament ist längst auf dem Markt, ich verdiene dabei nicht Geld damit und dann merke ich im Rahmen einer solchen wissenschaftlichen Untersuchung, hoppla, da sind ja Nebenwirkungen, die ich vorher gar nicht auf dem Beipackzettel hatte. Jetzt können Sie natürlich dann steuern, was Sie damit machen. Können Sie sagen, also das muss ich vielleicht doch nochmal nachprüfen. Ach, da ändere ich das Studienprotokoll mal so, dass die Kriterien für schwere Nebenwirkungen ein bisschen geändert werden, damit es nicht so viele sind. Und überhaupt dauert die Auswertung Jahre und bis ich das dann irgendwann mal vielleicht dem Paul-Ehrlich-Institut oder der Öffentlichkeit mitteile, habe ich das Geld schon verdient, was ich damit verdienen wollte. Das macht natürlich kein Arzneimittelhersteller so, aber der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber in dem Fall, will so solche Auswüchse verhindern. Und darum werden solche Studien als Teil der kontrollierten Erfassung möglicher Nebenwirkungen betrachtet und sind deshalb strengstens im Arzneimittelgesetz geregelt. Das ist da § 67 Absatz 6 von dem Arzneimittelgesetz. Es gibt auch eine europäische Richtlinie, wo das drinnen ist. Und da steht eben drinnen, man muss so eine Studie anmelden, sie muss registriert werden und das Thema und der sogenannte Beobachtungsplan dieser Studie muss im Internet veröffentlicht werden. Da gibt es auch extra eine Plattform dafür. Und immer wenn Sie was ändern, müssen Sie auch das veröffentlichen, anmelden und veröffentlichen. Und zwar sofort, eigentlich bevor Sie es verändern. Ist ja ganz klar, sonst könnten Sie ja sonst irgendeinen Humbug damit machen. Und jetzt ist es so, wenn die Datensammlung fertig ist, können Sie auch nicht einfach sagen, ich bleibe auf den Daten mal schön ein paar Jahre sitzen und lasse die schön ablagern aus irgendwelchen Gründen, sondern Sie müssen es innerhalb von einem Jahr veröffentlichen. Das ist alles gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt empfindliche Strafen, wenn Sie sich nicht dran halten. Und jede Arzneimittelfirma und im Zweifelsfall auch freie Forschungsinstitute, falls sie sowas mal machen, halten sich akribisch daran, weil sie natürlich sich nicht mit der Obrigkeit anlegen wollen. So, aber die Obrigkeit ist ja in dem Fall das Paul-Ehrlich-Institut selber und die sagen offensichtlich, wie man so auf Lateinisch sagt, quod licet Jovi, non licet Bovi, also was Jupiter, der Gott, machen darf, darf das Rindviech noch lange nicht. Und die haben dann einfach sich selber, sagen die ganz locker, nö, wir veröffentlichen das erstmal nicht. Das geht nicht. Also das ist wirklich nach meiner Einschätzung tatsächlich nicht gesetzeskonform, wobei ich jetzt kein Verwaltungsjurist im Europarecht bin. Es ist auch so, dass diese normalen Nebenwirkungen, die sie laut einer schriftlichen Erklärung erst veröffentlichen wollen, wenn irgendwann mal die Studie fertig ist, die müssen innerhalb von 90 Tagen an die EMA gemeldet werden. Nicht innerhalb von 15 Tagen, so wie diese schweren Nebenwirkungen, die haben sie angeblich gemeldet, sondern innerhalb von 90 Tagen, aber das ist ja inzwischen auch alles längst verstrichen. Ja. Und wenn die dann dreist sagen, das machen wir am Schluss irgendwann mal, dann ist entweder die Aussage irrtümlich geschehen oder da hat jemand die EU-Gesetze nicht gelesen. Es gibt noch eine Besonderheit bei dem Covid, das haben wir im Podcast damals oft besprochen, und zwar bei diesen Nebenwirkungen hat man speziell bei Corona, bei dieser besonderen Impfung, weil das eben eine Notfallzulassung war, noch eine dritte Kategorie erfunden von Nebenwirkungen oder dazu gebaut. Und das sind Nebenwirkungen von besonderem Interesse oder mögliche also unerwünschte Effekte von besonderem Interesse. Damit wollte man solche abfangen, die eigentlich nicht als schwerwiegende Nebenwirkungen gelten, die aber hindeuten auf eine möglicherweise schon vermutete Nebenwirkung bei dem Medikament. Ich sage mal zum Beispiel, jemand nimmt, kriegt eine BioNTech-Impfung oder auch Moderna-Impfung und dann hat er 2 Tage später starkes Herzklopfen ohne Grund, auch in Ruhe. da weiß man natürlich, das könnte ja eigentlich auf eine Herzmuskelentzündung hindeuten. Muss aber nicht. Ist eigentlich keine schwere Nebenwirkung. Ja, keine schwerwiegende Herzklopfen ist keine schwerwiegende Nebenwirkung. Aber deshalb hat man gesagt, okay, es gibt so eine Liste von Nebenwirkungen, die haben besonderes Interesse. Ganz viele neurologische gehören auch dazu, wo man gesagt hat, auch wenn die nicht schwerwiegend sind, müssen die trotzdem innerhalb von 15 Tagen sofort gemeldet werden, weil wir wollen bei der Europäischen Arzneimittelagentur diese natürlich besonders im Auge haben, insbesondere bei Covid. Nach den Verlautbarungen des Paul-Ehrlich-Instituts wurden auch diese nicht gemeldet, die man innerhalb von 15 Tagen hätte melden müssen. Die haben gesagt, dass sie nur die schwerwiegenden, klassischen schwerwiegenden, nach deutschem Arzneimittelgesetz schwerwiegenden gemeldet hätten. Das heißt, sie hätten dann an zwei Stellen möglicherweise gegen die Meldepflicht verstoßen als Bundesbehörde. Puh. Also, und dann eben kommt eben hinzu, also das eine ist das Juristische, da muss man sich, bin ich nicht so zuständig, aber ich finde halt einfach, es gibt doch viele Leute, die haben irgendwie in den Staat vertraut und haben gesagt, okay, die werden das schon richtig machen, ich lasse mich jetzt mal impfen, auch wenn mir vielleicht ein bisschen mulmig ist, auch wenn ich so komische Sachen gelesen habe. Ich lasse mich jetzt mal impfen und dann habe ich diese App und dann trage ich dann liebevoll ein, was ich alles beobachtet habe an mir. Und da gibt es ja viele, die zum Beispiel das Problem hatten, dass sie so diffuse Symptome haben, die man dann heutzutage unter Umständen unter Post-Vax-Syndrom einstufen würde. Das war aber damals extrem umstritten. Ja. Und jetzt ist die Frage, hätte man das Post-Vax-Syndrom vielleicht mit dieser SafeVax-Studie 2 genauer charakterisieren können, weil solche diffusen Nebenwirkungen natürlich da besser oder schneller erkannt werden, wenn sie einen Zusammenhang haben. Hätte man vielleicht die Myokarditis früher erkannt, die wurde ja erst Anfang Juni aufgrund von Daten nicht aus Deutschland, sondern aus Israel bewiesen als Nebenwirkung, also diese Herzmuskelentzündung als Nebenwirkung von BioNTech und Moderna, hätte man das vielleicht früher erkannt, da hätte man dann ja auch Menschenleben retten können damit und vielleicht auch die Empfehlungen der STIKO beeinflusst, weil die STIKO hat ja dann die Empfehlung zum Beispiel rausgegeben, auch junge Jugendliche zu impfen, ohne zu wissen, was in der Post-Vax-Studie rausgekommen ist. Und wenn jetzt die Daten dann irgendwann mal zeigen sollten, dass man vielleicht früher gesehen hätte, dass diese Herzmuskelentzündung eben doch eine Rolle spielen kann als Nebenwirkung, dann ist schon die Frage, warum die Behörde, die für die Sicherheit der Arzneimittel und die Sicherheit der Impfstoffe zuständig ist, warum die sich da so viel Zeit mitlässt. Es ist aber trotzdem so, Kritiker haben natürlich bemerkt, dass diese SafeVax-Studie ja auch die Infektionen nach Impfung dokumentiert. Das heißt also, diese Riesenfrage, die da war im Herbst 2021, wird denn die Übertragung oder die Neuinfektion überhaupt durch die Impfung beeinflusst? Ja, das war ja die Basis für Forderungen oder für die Anordnung von 2G. Das war die Basis für Forderungen nach 1G und nach der allgemeinen Impfpflicht, dass man gesagt hat, man kann damit andere in großem Stil schützen. Und klar ist heute, dass aber im Herbst 2021 durch den Wechsel der kursierenden Variante eben dieser Schutz vor Infektionen ganz stark zurückgegangen ist, also in einem Bereich war, wo man solche Maßnahmen auf keinen Fall mehr begründen konnte. Es gab eben auch eine Welle der Geimpften, was damals so ein Schlagwort war. Und jetzt ist die Frage, hätte man das vielleicht in dieser Post-Vax-2-Studie zu dem Zeitpunkt schon gesehen, weil die eben auch die Infektionen nach Impfungen dokumentiert haben. Und wenn sie sowas haben als Datenmaterial und rücken das nicht raus und die Diskussion ist sowieso am Kochen. Oder anderes Beispiel, es gab mal, was ich für Quatsch halte, aber es gab mal so einen Vorwurf, dass möglicherweise verschiedene Chargen von den Impfungen verschieden starke Nebenwirkungen hatten. Die Post-Vax-2-Studie hat auch noch den kleinen Vorteil, dass jeder seine Chargennummer da auch noch dokumentiert hat, was man sonst nicht so kennt, sodass man die Nebenwirkungen den Chargen zuordnen konnte. Als da eine Anfrage kam im Bundestag, da hat das Paul-Ehrlich-Institut dann plötzlich die Daten der Post-Vax-Studie dann doch ausgewertet, zumindest eine kleine Teilauswertung gemacht und gesagt, ja, wir konnten da sehen, zumindest haben sie das so interpretiert, dass es keine chargenabhängigen Unterschiede bei den gemeldeten Nebenwirkungen, möglichen Nebenwirkungen gibt. Das kann man aber nicht so machen, dass man immer nur dann, wenn man was begründen will, was einem in den Kram passt, sozusagen mal ein paar Daten auswertet und die sonst auf dem Server verrotten lässt. Da würde der Vorwurf, der Herrn Ioannidis entgegengebracht wurde, unberechtigt, wie ich finde, von einem Autor der FAZ, der würde dann eigentlich gegen das Paul-Ehrlich-Institut gelten, auch gehen, dass man sagt, das ist ja eine tendenziöse und nicht wissenschaftlich neutrale Auswertung. So dass ich schon meine, es sollte nicht eine freundliche Erinnerung sein, sondern ich meine, wenn ich die Bundesgesundheitsministerin Frau Wagen wäre, dann würde ich dem nachgeordneten Behörde einfach eine Weisung erteilen. Das kann die kann die Weisung erteilen, dass das jetzt auszuwerten und öffentlich zu machen ist, und zwar sofort. Tut mir dann leid für die Kollegen, die gerne eine tolle wissenschaftliche Publikation hätten, um irgendwie ihre Laufbahn voranzutreiben, aber da muss man einfach auch mal Prioritäten setzen, und wenn man sich dafür entschieden hat, in so einer Bundesbehörde zu arbeiten, ist nicht so schlimm wie in der Pharmaindustrie, aber man hat dann halt einfach auch Vorgaben von oben, die man einhalten muss. Das ist die Forderung von Professor Alexander Kekulé, und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Kekulés Gesundheitskompass. Es geht in eine kurze Sommerpause. Die nächste Ausgabe dann mit André Seifert an meiner Stelle am 4. September, und wir, Professor Kekulé, hören uns Mitte September. Bis dahin Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Das wünsche ich Ihnen doch auch, Frau Böttcher. Bis dann, ciao. Und wenn Sie Fragen oder Themenanregungen haben, dann gern her damit an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Gern können Sie uns natürlich weiterempfehlen. An dieser Stelle noch ein Hörtipp im Podcast MDR Investigativ. Hinter der Recherche geht es nicht nur um die Geschichte, die die Reporterinnen und Reporter recherchiert haben, sondern auch um all das, was abseits der Kameras und Mikrofone passiert. In einer der aktuellen Folgen geht es da zum Beispiel um die dramatischen Kürzungen im US-Forschungsetat. Die Einschnitte haben Folgen über Amerika hinaus, denn die Projekte zur globalen Gesundheit stehen plötzlich still. Den Podcast gibt es werbefrei in der ARD Audiothek. Den Link dazu in den Shownotes. ARD MDR Aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.